Abschnitt 3 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Erbfeind, Teil 3. Saul war sehr zufrieden, dass es nicht jetzt schon zum Kampfe kam. Er brauchte Zeit. Sein Plan war, in der Stille überall zuverlässige, mählich mit guten Waffen sich versehende Gruppen zu bilden, die auf das gegebene Zeichen sich zusammenschließen und den Kern eines Heeres bilden sollten. Ihm ließen die sicherlich in hoher Zahl zuströmenden Freiwilligen sich schnell angliedern. Aber der Ungestüm der Jugend ließ seine Absicht nicht ausreifen. Er hatte erst eine ganz kleine Schar, freilich auserwählter Männer, herangezogen, als der Krieg losbrach, und er konnte nicht einmal viel schelten, denn seine eigenen Lehren, sein eigenes Blut erwiesen sich stärker als alle kluge Bedachtsamkeit. Jonathan, den sein Vater mit Ingrimm ernährt, in glühendem Hass gehärtet hatte, in dem kein anderer Gedanke lebte als die Befreiung des Vaterlandes und der nichts geübt hatte als die Kunst des Bogenschießens, in der er trotz seiner Jugend ein unübertroffener Meister war, ertrug's nicht länger. In einer Sommernacht fieberte es ihn vom heißen Lager empor, trieb ihn aus der dunstigen Kammer, zog ihn wie einen Schlafwandelnden mit magischer, unwiderstehlicher Kraft durch das schlummernde Land, dorthin, wo auf der Anhöhe drohend im Mondschein die Säule der Philister ragte. Er tötete die schlafende Wache, stülpte das Denkmal um, und die aufgehende Sonne sah den Hügel bei Gibea frei von der Schmach des Volkes Israel. Es war geschehen. Saul hielt sich nicht mit Vorwürfen oder schwankenden Erwägungen auf. Er sandte Boten, die überall das verabredete Posaunensignal gaben, und ging im Eilmarsch nach dem Gilgal, dem vorbestimmten Sammelort. Dorthin sollten auch nach der geheimen Abrede Samuel und die Priesterschaft eiligst kommen, um die für den glücklichen Ausgang der großen Volkserhebung erforderlichen Gebete und vorgeschriebenen Brandopfer zu verrichten. Aber die Philister zeigten sich viel schneller unterrichtet, als Saul geglaubt hatte. Die Kunde, dass sie mobilisiert hatten, und zwar in einer nie geahnten Weise, verbreitete sich rasch. Eine unfassbare Menge der gefürchteten Kriegswagen stand bereit, unzähliges Fußvolk und eine ganz neue Waffengattung, der die Hebräer gar nichts Gleichwertiges entgegensetzen konnten, gepanzerte Reiter. Die Leute wurden zaghaft. Viele verbargen eilig ihre Frauen und ihr Vieh, ihr Gerät und Gold in den Höhlen und Klüften des Gebirges, in unwegsamen Felslöchern, ja, in tiefen Erdgruben und blieben dort, statt dem Aufgebot zu folgen. Und Samuel verzögerte sich. Andere flüchteten in aller Eile über den Jordan, in der Annahme, dass die Philister so weit östlich keinesfalls vorstoßen würden. Es wurde Saul berichtet. Jeder Tag bedeutete einen unersetzlichen Verlust, stärkte den Feind und verbreitete den Kleinmut in seinem eigenen Volke. Schon blätterten manche ab, die sich im Gilgal eingefunden hatten. Das kleine Heer stand vor der Gefahr der völligen Auflösung. Und Samuel kam nicht. Die Missstimmung, der Glaube, dass Jahwe den Krieg nicht wollte, stiegen. Faulige Memmen, die solche Gedanken heimlich flüsternd verbreiteten, fehlten nicht. Saul sah sich vor einer völligen Niederlage ohne Schwertstreich und Pfeilschuss. Da fasste er einen kühnen Entschluss. Ließ Samuel ihn im Stich, so hatte er sein Hohepriesteramt verwirkt. Ohne Brandopfer würden seine Leute nicht marschieren, das sah er ein. Ihm selbst lag nichts daran. Mut, ein tapferer Arm und Volk und Vaterland, das waren die Götter, an die er glaubte, auf die allein er vertraute. Wenn er aber im Innersten auch den ganzen Hokuspokus, den die Priester zu ihrem eigenen Nutzen erfunden hatten, verachtete, so durfte er doch die Zagheit seiner Soldaten nicht unnütz vergrößern. Sie hatten nun einmal gelernt, dass man ohne göttliche Einsegnung es nicht wagen darf, in die Schlacht zu ziehen. Gut, man wird opfern. Bleibt der Pfaffe aus, so ist der König da. Wollte Samuel nicht kommen, so wird Saul sein eigener Priester sein. Er schritt auf die Höhe und brachte das Brandopfer dar, als sei er ein Levit und geweiht, und er erklärte den Seinen, das heilige Salböl auf seinem Scheitel berechtige ihn auch zum Gottesdienst. Sie waren es zufrieden. Das Opfer rauchte gerade auf zum Himmel. Sie und ihr Tun waren dem Herrn wohlgefällig. Ihr Mut raffte sich zusammen, Kühnheit blitzte wieder aus ihren Augen, sie vergaßen der Übermacht des Feindes, der eigenen notdürftigen und kläglichen Bewaffnung und huldigten dem königlichen Priester, bereit, ihm zu folgen. Staub kündete das Herannahen eines Zuges. Es waren keine Krieger. Samuel traf ein. Widere Einflüsse hatten ihn zurückgehalten. Seine Unterpriester hatten ihn bedrängt, nicht nach dem Gilgal zu gehen. Der Fehlschlag des kriegerischen Unternehmens war sicher, damit das Ende der Herrlichkeit Sauls. Stand die Priesterpartei zu ihm, so würden die Philister auch sie in den kommenden Strudel der Vernichtung hineinziehen. Den Jahwe-Kult, den sie entgegen dem Wunsche ihrer Baal-Zeloten in überlegter Politik gegenüber den Unterworfenen bisher geduldet hatten, würden sie verbieten und austilgen. Die hebräischen Priester kamen dann um Stille und Brot. Ließ man aber Saul fallen, so würde die oft gezeigte Klugheit der Philister die früheren Zustände wiederherstellen. Die Monarchie war dann eine belanglose Episode und der priesterliche Richterstaat unter der Souveränität der Philister fester gegründet als vordem. Mehrere Tage schwankte Samuel. Vielleicht war das, was seine Ratgeber verlangten, das Richtige. Nicht nur für ihr Behagen, sondern auch für das gesamte Volk. Der Krieg war dann zu Ende, ehe er recht begonnen, ohne den erneuten Jammer zerrütteten Wohlstandes, ohne auf Jahre hinaus durch Steine verarmte Äcker, abgehauene Oliven- und Obstbäume, niedergebrannte Weinstöcke. Ohne Tote und Verstümmelte, geschändete Frauen und Jungfrauen und das Verschachern so vieler Männer und Weiber auf den Sklavenmärkten der fernen Länder. War es nicht besser, das eingebildete Gut der nationalen Ehre und des Selbstbestimmungsrechts aufzugeben und friedlich unter der milden Oberherrschaft der Nachbarn zu leben, zu gedeihen? Die Stimmen des Alters, der resignierenden Vernunft, des eigenen Nutzens unterstützten die drängenden Mahner. Aber stärker erwies sich schließlich doch das Pflichtgefühl des greisen Hohepriesters. Saul war allzu kühn und wahrscheinlich führte sein Weg zum eigenen Untergang und lieferte Israel und Juda der Rache der Feinde aus. Aber er war der Einzige, an den das Volk glaubte. Ihn jetzt im Stich zu lassen, die getroffene Abrede zu brechen, hieß Verrat. Und Samuel hatte sein ganzes Leben verbracht im Banne der Überlieferung der Väter, denen kein irdisches Gut und kein göttlicher Glaube so heilig waren wie das eigene Wort. Wie sie wollte er handeln, auf Gefahr und Verderb des eigenen Lebens. Und er setzte seinen Willen durch und ging, die Opfer zu vollziehen, nach dem Gilgal. Er traf zu spät ein. Saul entschuldigte seine Eigenmächtigkeit, es war letzte Not, er durfte nicht länger warten. Auch jetzt noch, unmittelbar vor dem Ausmarsch, mied Samuel den offenen Zwist. Er hinderte auch sein Gefolge, die Krieger Sauls zu beunruhigen und ihre Zuversicht zu untergraben. Aber die Tat des Königs schied ihn auf immer von ihm. Er hatte seiner weltlichen Macht zu seinen Gunsten entsagt. Der Eingriff in sein Priesteramt machte ihn zum unversöhnlichen Gegner. Wenn er selbst auch ursprünglich kein Levit gewesen, sondern Ephraimit, so war er doch von Mutterleib an Gott geweiht und dadurch dem Priesterstamme zugesellt. Sauls Opfern aber war ein Vergehen gegen ihn und die Priestergemeinschaft und gegen Jahwe selbst. Ein Königtum, das sich anmaßt, zur Not auch ohne Geistliche auszukommen, kann nicht geduldet werden. Er verwarf Sauls Entschuldigungsgründe, tadelte in harten Worten seine Handlung und prophezeite ihm Verderben und Untergang, weil er das göttliche Gebot übertreten hatte. Sobald als möglich brach er vom Gilgal auf. Auch Saul hatte keine Zeit für weitere Auseinandersetzungen. Die Feinde waren angerückt und standen beim Passe von Michmas, nur wenige Stunden von Gibea entfernt. Saul zog ihnen entgegen und stürzte sich mit den ihm gebliebenen Mannschaften, wenigen hundert Mann statt der erhofften 10.000, auf seine Stadt. Das Lager schob er weiter vor auf eine Hochebene, von der aus man die Stellung der Philister einsehen konnte. Die Ausrüstung wurde in aller Eile vollendet, Nahrung zusammengetragen, Man musste gefasst sein, in die Wüste auszuweichen. Bei den bevorstehenden Gebirgsscharmützeln konnten die Wagen und Reiter der Philister nicht voll verwendet werden. Aber ihre Übermacht war so groß, dass ein Sieg nicht möglich schien. Aber Jonathans Kühnheit und ein zufälliges Ereignis halfen in wunderbarer Weise. Der Kronprinz, der wegen seiner jugendlichen Überstürztheit, die des Vaters klugen Plan durchkreuzt hatte, schwere Gewissenslasten trug, dürstete danach, seinen Fehler zu sühnen. Der Gedanke, an gesichertem Platz hinter der Front zu verweilen, war ihm unerträglich. Ihm schien das vornehme Vorrecht des Thronerben, am gefährlichsten Punkte sein Leben in die Schanze zu schlagen. Die Leitung des Feldzuges kam anderen zu, die durch Erfahrung, Alter, Wissen und Besonnenheit dazu befähigt waren. Jonathan aber hätte es für eine entehrende Beschimpfung gehalten, wenn man ihn zum Feldherrn hätte degradieren wollen. Von dem höheren Range, der seinem Mut, dem Beispiel, das er geben konnte, und seiner fürstlichen Verantwortung zukam, zu stehen, zu kämpfen und, wenn es das Geschick gebot, freudig zu fallen, in der vordersten Reihe des Sturmtrupps, ein einfacher Soldat wie die anderen, im Streite für das Vaterland, Gott und die Krone. Ohne Vorwissen Sauls und der Kampfgenossen, nur mit einem einzigen Gefährten, machte er sich auf gegen Michmas. Dort enthüllte er seinem Begleiter seinen tollkühnen Plan, und dieser entgegnete ihm nur: »Tue, was dein Herz dir befiehlt, ich bin mit dir.« Sie stiegen in die Felsspalte des Passes hinab und durchkletterten die steile Wand auf der Gegenseite, auf deren Höhen die Vorposten der Feinde standen. Dass an dieser für völlig unzugänglich gehaltenen Seite ein Angriff erfolgen könnte, schien ausgeschlossen. Die beiden Jünglinge überraschten die Wache völlig und machten an 20 der Erschreckten nieder. Die anderen entflohen schreiend und trugen Verwirrung über den nächtlichen Überfall ins Lager. Dass nur 2 Angreifer über sie gekommen waren, hatte niemand bemerkt. Eins der in diesem Teil des Gebirges sehr häufigen kurzen Erdbeben setzte gleichzeitig ein. Nun war der Schrecken unaufhaltsam. Das Lager stöberte auf, kopflos liefen die Schlaftrunkenen durcheinander. Ausgesandte Speerabteilungen hörten das Geschrei, rannten teils zu den Zelten zurück und wurden in der Dunkelheit für Feinde gehalten, teils flüchteten sie ins Land hinaus und rissen andere, entgegenkommende Rotten mit sich. Niemand kannte sich aus, alles wirrte toll herum, berstend vor Angst, keinem Befehl gehorsam, heulend, zu den Göttern schreiend. Waffen flogen zu Boden, kehrten sich gegeneinander, der Bruder fiel dem Bruder zu Füßen, bettelte den vermeintlichen Feind um Schonung und Gnade an. Hier bargen Köpfe sich in dem Staub, jammerten in die Erde hinein um das junge Leben, die Schätze daheim, Frauen, Kinder, Geliebte. Dort beschwor der oberste Dragonpriester seinen Herrn, jetzt seine Macht zu zeigen gegen den Judengott. Scheu gewordene Pferde rissen sich los, fuhren in den Knäuel. Posaunen tosten vergeblich zur Sammlung, vermehrten nur die Angst vor dem Feinde. Die leise rollende, grollende Erde der Hebräer trat in den Kampf, löste Felsblöcke, die hinabsprangen auf die Häupter der Zerschmissenen. Der Wirrwarr steigerte sich aufs Höchste. In Sauls Lager schlief man nicht. Die Bergwache meldete das Getümmel, der König alarmierte. In Eile befahl er den Aufruf der Mannschaft, alles zur Stelle. Nur 2 fehlten, Jonathan und sein Waffenfreund. Gute oder schlechte Gründe der Abwesenheit, gleich viel, nicht nachdenken, weiter. Der Lagerpriester Ahia soll schnell das Orakel geben, seine Vorbereitung fordert Zeit. Das Lärmen drüben dauert an, nicht aufhalten, zieh deine Hand ab, Priester, lass den Ephod, vorwärts, vorwärts. Eine Anfrage? Nachher, später, vorwärts, nur vorwärts, laufen, springen, jagen, drüben steht der Feind. Ob die Erde bebt, ob der Himmel stürzt, was die Götter meinen? Wir holen uns ihre Antwort, ihre Sprüche selbst. Sie stehen geschrieben in den Leibern der Philister. Schon sind sie drüben. Israel und Juda über dir, Philister. Saul und Jonathan über dir, Philister. Jahweh und alle Götter und Dämonen des Landes Kanaan und Zauber und Wunder und Pest und Aussatz, Erdbeben und Himmelsdonner über dir, Philister. Nieder mit deinen gepanzerten und berittenen. rassle die Streitwagen ineinander und in das eigene Heer, wirf die Schilder und Helme und Harnische fort und flieh, flieh. 600 über dir? 6000 und 60 mal 1000. Waffenlos? Nein. Alte Steinäxte, verrostete Hellebarden, die schon als Rauchkehr gedient, krumme Sicheln, Messer, Holzkeulen, schartige Sensen und unsere Fäuste, Zähne, Nägel, stampfende Füße sind da. Eines Volkes Zorn, eines gedemütigten, gekränkten Volkes Rache ist da, ist über dir. Wehe dir, Philister! Und in deiner Mitte, aus dir heraus, der ärgste Feind. Die Männer, die zähneknirschend dir Gehorsam leisten mussten, die du ausgehoben im annektierten Land, zum Dienst bestochen und gepresst im besetzten Gebiet. Der Schlachtruf Israels ertönt im Lager der Unbeschnittenen. Brüder, wir sind hier, sind bei euch, sind mit euch. Hier sind gute Schwerter, hier der Gänge des Lagers kundige. Der Tag der Befreiung ist da. Heil, König Saul, heil Israel. Aufsteht das gepeinigte, verblendete, zu Boden geworfene Hebräertum. Vaterland, unser Land, Vaterland. Es war eine herrliche Schlacht. Viel Schweiß, Blut und Geifer floss. Menschen wurden zerfleischt und zerstückelt. Gierig schnitten sie Arme, Beine, Köpfe abstachen, Augen aus, entrissen dem Feind die Mannheit. An den Steinen klebten Muskel und Faser, Mark und Gehirn. Grobe Keulen zersplitterten weiße Zähne mitsamt den Kiefern, sprengten Knochen und Knorpel, zerschmetterten Rippen, zerknirschten das Rückgrat. Ächzend pressten die Männer ihre Gedärme in die aufgeschlitzten Leiber zurück. Pfeilgift erzeugte überaus lustig anzusehende Verkrampfungen. Geballte Fäuste malmten zerspringende Schläfen, spreizende Finger gurgelten ab, fetzten aus kreischenden Mäulern schlüpfrige Zungen heraus. Genießerisch fraßen die Lagerhunde abgehauene Nasen und abgedrehte Ohren, soffen Blut, heiß springendes Blut bis zum Erbrechen. Zelte brannten, Marketenderinnen, Feldhuren, Kinder inmitten, wollten fliehen, wurden johlend von den Siegern in die Glut zurückgetrieben. Säuglinge gespießt, sausten in hohem Bogen in die Flammen, es stank nach Angst, Menschenbraten, Blutgerinnsel. Pfählen, reißen, stampfen, schlagen, heulen, röcheln, winseln, fluchen, beten, jauchzen, jammern, Gott preisen, Gott anflehen, Gott danken, Gott verfluchen. Vergeblich der Schrei um Gnade zum Himmel und zu den Menschen, Pardon wird nicht gegeben, von der Raserei der zu Bestien gewordenen nicht und nicht von des allgütigen Allmacht. Es gab viel Lärm und Bewegung, es war eine herrliche Schlacht. Die Niederlage der Philister war großartig. Sie flohen nach allen Seiten. Saul ließ keine Zeit, Beute einzuheimsen. Später, jetzt musste der Sieg sich auswirken. Überallhin zerstreuten sich die Feinde, ihnen auf die Fersen, die Zersprengten einzuholen, sie zu vernichten, gelang über Erwarten. Denn die kleine Schar der Verfolger wuchs von Stunde zu Stunde, die Überläufer vermehrten die Zahl, auch sonst strömten frische Kräfte hinzu, magnetisch zog der Erfolg aus allen Felsspalten, Erdlöchern und Höhlen des Gebirges Ephraim die Ängstlichen und Abwartenden heraus. Hier waren sie, hinter den Geschlagenen her. Wer hatte an ihrem Mut gezweifelt? Waren sie nicht zur Stelle? Kampflechzende Helden, Tapferkeitsgebläht. Freilich etwas verspätet, aber nur um eine kleine Weile. Ohnehin wären sie ja heute zum Heer gestoßen, hatten nur gerade noch bessere Waffen aus den Verstecken holen wollen. Ja, ihr Eifer war vorbildlich. Am allerhurtigsten eilten sie den Fliehenden nach. Nur nicht zu spät kommen an den Feind und zur Beute. Gleichviel. Sie waren da und man konnte sie gut gebrauchen. Sieg ist wenig, Ausnutzung des Sieges alles. Keine Müdigkeit, kein Ausrasten, keine Nahrungspause. Saul befahl es, verbot auch nur einen Bissen zu essen, drohte Todesstrafe dem, der nachließ in der Verfolgung, und alle schwuren Gehorsam. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Alice Stein.